Schock will diese Beweise auf keinen Fall in der Öffentlichkeit haben, was der Angriff ihres Bruders im Jügarten ja beweist. Also erpressen wir die intrigante Erpresserin. Hm. Nicht, dass mir das sonderlich gefällt, Freunde, aber ja, es ist wenigstens handfest. Gut. Und Zuko? Ja? Bevor wir morgen früh aufbrechen, musst du noch was erledigen. Und das wäre? Das erkläre ich später in unserem Hotelzimmer. Kommt! Als die drei Detektive am nächsten Morgen zusammen mit Zuko, Katara und Xian Tan im Ocean Aquarium eintrafen, waren die Quallenwände, zu denen sie Fan Chok beordert hatten,